Labor für Entrepreneurship, Stichwort Businessmodell Innovation. Meine Erfahrung ist, dass ganz viele Gründer oder Gründer, die es werden wollen, mit einer Anfangsidee kommen, nicht wirklich mit einem Konzept. So Beispiel, ich möchte Salatbars in Unternehmen machen, ich möchte Kokosnüsse importieren, sowas. Das sind keine Businessmodelle, das sind Einfälle, das sind Anfangsideen. Und wir versuchen jetzt mal von so einer Anfangsidee über bestimmte Methode, nämlich die Methode der Sichtachsen, zu einem doch dann einigermaßen ausgereiften Konzept zu kommen und dabei die Schritte zu zeigen, wie man zu so einem Konzept kommt. Ja, zu Gast Simon Jochin. Simon, Sie haben eine Idee, am besten Sie erklären sie selbst. Ja, also meine Idee ist es, Schnellrestaurants aufzumachen, die gesundes, ökologisches Essen anbieten. Muss nicht eine Salatbar sein, aber ich glaube dafür, das sieht man ja so, die Trends in der Gesellschaft, dass viele gerne gesundes Essen haben wollen und alle haben auch weniger Zeit. Deswegen denke ich, das ist eine sehr gute Idee. Ja, Sie haben gesagt, Ökomec nennen wir diese Idee. Ökomec, genau. Und jetzt versuchen wir mal zu gucken. Konventionell wäre jetzt so, dass man sagt, aha, Ökomec, haben Sie sich das gut überlegt. Restaurant, da braucht man viel Geld, also ab zu den Geldgebern, ab zu einer Bank, versuchen Kredit, so 100, 200.000 Euro, ja. Braucht man Kücheneinrichtung, dann mit der Brauerei verhandeln oder mit den Getränkeherstellern verhandeln, Personal finden, Personal schulen, die Einrichtung der ganzen Geschichte, ja, kommt eine ganze Menge zusammen. Und wir sagen, ist es nicht. Nicht so schnell losschlagen, sondern erstmal überlegen. Nicht mit einer Anfangsidee starten, sondern ein Konzept zu finden. Ein Konzept, das denen, die draußen sind, und Restaurants gibt es ja schon sehr viele, deutlich überlegen ist. Das ist jetzt das Ziel. Genau. So, jetzt fangen wir mal an. Ökomec, also ein Schnellrestaurant mit gesunder Kost. Vielleicht mal so vom Markt her gedacht, gibt es das nicht schon? Ja, da gibt es schon so einzelne Anbieter, aber so richtig zufriedenstellend. Also ich habe da jetzt noch nie von jemandem gehört, dass sie begeistert waren von einem Anbieter. Ja. Oder es gibt noch keine Kette. Also ich will ja sehr viele Leute damit erreichen. Ja, macht man vielleicht so eine erste Sichtachse. Man muss ja doch den Markt angucken, Wettbewerbssituation. Ja. Vielleicht so Wettbewerb studieren. Ich würde ja damit nicht anfangen, wir haben jetzt damit angefangen, aber schreiben wir es mal hin, Wettbewerb. Wir wollen ja auf was Neues kommen. Wir wollen ja nicht das machen, was alle anderen schon machen. Dann tut man sich natürlich schwer. Die haben schon Kunden, die haben schon Erfahrung, die haben schon Rücklagen. 80% scheitern. Bei Restaurants kann man, glaube ich, sagen, eher noch mehr. Also das gucken wir zum Schluss auch an, wie das mit dem Wettbewerb aussieht. Aber vielleicht mal vorher, was der Kerngedanke ist, gesund, nicht dieses, was es sonst so gibt, wir nennen hier keine anderen, sondern wir sagen Gesundheit. Dann gucken wir uns doch mal an auf dieser Achse Gesundheit, was man da machen könnte. Also eine Sichtachse legen, Gesundheit. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Was kann Gesundheit sein? Gesundheit, haben Sie gedacht an Essen? Genau. Das könnte es sein. Schreiben wir auf mit dem Essen. Es könnte aber auch was anderes sein. Wer sagt zum Beispiel, dass man sich in einem Restaurant nicht bewegen kann? Eigentlich wissen wir, Bewegung ist fast noch wichtiger als das richtige Essen. Also Bewegung. Sport, Bewegung allgemein. Bewegung. Schreiben wir erstmal Bewegung allgemein. Vielleicht machen wir sogar Bewegung zu einer neuen Sichtachse. Okay. Die ist so eine, die verwandt ist, nahe verwandt mit Gesundheit. Die lassen wir da in der Nähe entstehen. Bewegung. Sie haben selber gesagt, Sport könnte da sein. Schreiben wir mal hin, Sport, da gibt es wieder verschiedene Arten. Jetzt überlegen wir mal zusammen, was könnte man in einem Restaurant machen? Tanzen. Was? Bewegung. Auch geistige Bewegung vielleicht. Geistige Bewegung. Aber auch erstmal körperlich, dass man zum Beispiel keine Bedienung hat, sondern selber. Das gehört eigentlich auch zum schnellen Restaurant. Also sich selber bedienen, also ein bisschen Bewegung. Was fällt uns noch ein zu Bewegung? Auch selber Essen machen dann? Das wäre ein weiterer Schritt. Selber machen, jetzt kommen wir so Richtung, ja, selber bedienen, selber kochen. Sie kommen doch aus einem Dorf, vielleicht kann man sogar selber im Garten das Obst oder das, was man da braucht, das Gemüse selber pflücken, selber einsammeln. Das ist ja dann sowas, wo man mal angucken konnte, wie machen es diese Bauernhöfe, wo man selber mit erntet. Die sammeln jetzt selber mit Selber ernten. Einsammeln, selber ja. Also Bewegung. Lass mal warten. Ist uns jetzt zur Bewegung eingefallen. Sie sollen ja zu Hause sowas weiterdenken. Das ist ja nur eine Anregung, weiterzumachen. Die meisten Menschen glauben, dass man durch geniale Ideen oder Einfälle oder eine Erfindung zu einem Unternehmen kommt. Die Erfahrung ist anders. Die Erfahrung ist, dass man sehr systematisch dran gehen kann und dass man durch systematisches Arbeiten eigentlich näher an besser ein gutes Konzept kommt. Ich sage immer meinen Studenten, sie können das gewinnlos einer Lotterie systematisch arbeiten. Also ein gut gehendes Unternehmen systematisch arbeiten. Hier das Konzept dazu. Also eine Sichtachse, ein bisschen was ist uns eingefallen, vielleicht noch nicht so besonders ausfallend, aber das lassen wir mal offen. Stichwort Bewegung. Was haben wir noch für Sichtachsen, die wir auf das Thema legen könnten? Naja, ist ja auch eine sehr große Community da, die Leute sich dafür interessieren und dass man denen eine Plattform gibt, dass sie sich miteinander verbinden können, austauschen, wissen. Ja, vielleicht wenn wir so eine Sichtachse, Menschen werden in der modernen Gesellschaft immer einsamer, im Englischen würde man es Connectivity nennen, also wie kriege ich die Menschen zusammen, das macht natürlich ein Lokal auch attraktiv. Wie komme ich mit Menschen zusammen? Vielleicht noch, so hier irgendwo, Connectivity. Da ist mein Restaurant dann interessanter, weil ich da mit anderen zusammenkomme und ein bisschen was los ist und nicht am Tisch warte oder am Counter warte, bis ich das Essen habe. So, jetzt haben wir schon 4 Sichtachsen, Gesundheit, Bewegung, das ist natürlich Standard, muss man immer machen. Connectivity, was fehlt noch? Wie sahen denn Restaurants früher aus? Wie hat man früher gegessen? Wie hat man überhaupt? Gab es immer schon Restaurants? Wahrscheinlich. Bei den Römern gab es. Tavernen wissen die früher. Ja. Geschichte, eine Sichtachse Geschichte. Wie hat man früher zusammen gegessen? Vielleicht fällt uns das ein oder andere auf, wenn wir ein Stück Geschichte studieren. Römer, schreibe ich. Die Römer mit ihrem Gelagen-Symposium. Symposium war ein Gelage, wo man wissenschaftlich zusammengearbeitet hat. Das wissen die meisten nicht, wenn die heute ein Symposium veranstalten. Das waren eigentlich Gelage. Ja, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sichtachsen schon. So, das ist jetzt alles so von dieser Idee her, Restaurant. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen Sichtachsen zu legen zu Ihrer Person. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Was hat Sie da besonders bewogen zu sagen, ich mache ein Restaurant? Ich habe schon immer geträumt, ein eigenes Restaurant zu haben, ein eigener Chef zu sein. Ich mag auch gerne guten Service anzubieten, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich bin gern unter den Leuten und ich koche auch sehr gerne und sehr gerne ökologisches Essen. Ja. Also mal der Reihe nach, versuchen wir mal eine Sichtachsen zu legen. Was war der intensivste Bewegung? Eigener Chef zu sein, eigenes Restaurant zu haben? Ja, also eine eigene Einrichtung zu haben. Ja. Vielleicht schreiben wir das mal auf. Es sollte eine eigene Einrichtung bei rauskommen. Eigene Einrichtung, eigener Chef. Sein eigener Chef sein, ja. Jetzt überlegen wir mal, eigene Einrichtung, gibt es ja viele Möglichkeiten, muss ja nicht ein Restaurant sein. Überlegen wir mal, was eigene Einrichtungen sein könnten. Was fällt uns da ein? Bauernhof. Ihre Familie hat einen Bauernhof. Nee, aber Nachbarn hatten einen Bauernhof. Ah ja, also man könnte auch was vom Bauernhof aus machen, ein Restaurant. Schreiben wir mal auf, das könnte eine Sichtachse könnte ein Punkt sein, vom eigenen Bauern noch. Was könnte man noch für eigene Einrichtungen haben? Ich meine, ein Restaurant kann in vielen anderen Einrichtungen sein. Man muss nicht ein eigenes Ding aufbauen, man kann auch etwas übernehmen, wo es schon ein Restaurant gibt, eine Kantine, und macht die inhaltlich besser. Kantine übernehmen, hat gleich viel weniger Kapitalbedarf. Man könnte doch auch erstmal mit Catering probieren, bevor Sie gleich so große Investitionen machen. Hm. Catering, kommt das überhaupt an? Kommt dieser Öko-Mac überhaupt an? Immer noch alles eigene Einrichtungen, aber in anderen Formen, nicht unbedingt das eigene Restaurant. Das ist die Sichtachse, eigene Einrichtung. Und Sie wollen Chef bleiben. Nochmal zurück zu Ihren Neigungen. Was spielte dann noch eine Rolle? Wie gesagt, ich koche sehr gerne. Gerne kochen. Ja. Also kochen sollte sein, sollten Sie dabei sein. Kochen muss auch sein, wenn es irgendwas mit Restaurant zu tun hat. Wie kann man sich das vorstellen? Sie wollen selber an den Töpfen sein und selber mitkochen? Sind Sie ja nicht mehr eigener Chef? Nee, ja. Kochen. Ich würde gerne das Menü mitbestellen, was die Leute essen und wie auch. Also das heißt, kochen heißt dann nicht mit dem Kochlöffel, sondern das Menü zusammenstellen. Aufschreiben. Menü zusammenstellen. Was könnte noch zum Kochen dazu gehören? Naja, auch den Leuten was über das Essen erzählen, wieso ich gerade das ausgewählt habe. Also ein Restaurant oder eine Einrichtung, in der das Essen erklärt wird. Genau. Das Essen erklären. Warum mache ich genau diese Sache und was ist da genau drin zum Beispiel? Genau. Diese Aromastoffe und lauter solche Sachen. Gesundes Essen, möglichst ohne solche Stoffe. Also das Essen, das Kochen wird mit erklärt. Mhm. Nochmal zu Ihren Neigungen. Was spielt da noch so eine Rolle, als Sie gedacht haben, ein eigenes Restaurant zu haben? Ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Ja. Und das ist die Gelegenheit, so mitten unter Menschen zu sein und seinen eigenen Rahmen, seine eigene Bühne, sagen wir mal, geschaffen zu haben. Genau, ich habe auch sehr gerne Gäste, bin Gastgeber, das gefällt mir auch sehr. Aufschreiben, das ist eine Sichtachse. Gerne mit Menschen zusammen sein. Gerne mit Menschen zusammen. So, was fällt uns da ein? Wie kann man das machen? Gastgeber sein. Also wie der Kapitän auf dem Schiff, geben Sie jedem die Hand und er fühlt sich da angenommen und der Gast hat das Gefühl, da ist ein Stück zu Hause. Gastgeber sein. Ja. Also in Erscheinung treten. Ja, ja. Aber auch dienen. Für die Leute, also Service anzubieten. Ja, ein Gastgeber zu sein, der nicht auf einem hohen Ross sitzt, sondern eine Mission hat, also ein etwas eine Botschaft hat. Botschafter sein für ja. Ja, schreibt man auch Botschafter sein für dieses gesunde Essen. Mit Menschen zusammen sein. In welcher Form sind Sie gerne mit Menschen zusammen? Am Tisch erzählen Sie etwas oder genau. Sind Sie jemand Extrovertiertes und möchten gerne das als Bühne nutzen? Sind Sie introvertiert und lassen lieber die anderen machen, aber finden es schön dabei zu sein? Teils aber eher doch ein wenig introvertierter, beziehungsweise einfach da sitzen mit Freunden und Bekannten an einem Tisch gemeinsam. Vielleicht so mal dieses extrovertiert-introvertiert als ein Punkt, wo Sie dann herausfinden, wo Sie richtig hingehören. Irgendwo auch als eigenen Punkt hier. Gerne mit Menschen zusammen, extrovertiert versus introvertiert. Und Sie finden dann im Stillen heraus, wo Sie genau sich am liebsten sozusagen auf dieser Achse aufhalten. Ja. Ja, jetzt haben wir drei Achsen, die so mehr mit der Person zu tun haben. Haben wir noch was übersehen? Haben wir noch was vergessen? Mit Menschen zusammen, irgendwelche Neigungen, die man da auch einbringen könnte, irgendwelche Stärken, wo Sie finden, da fallen Ihnen Sachen leichter? Naja, ich mache gerne Sport und da hatten wir eben vielleicht Bewegung, vielleicht könnte man das direkt damit verbinden. Also nicht nur das Essen erklären, sondern so eine Art, vor dem Essen gibt es eine Art Sport oder nach dem Essen? Ja, Verdauung. Ja, das zum Restaurant vorher oder nachher so eine Übung machen, aufschreiben. Neigung zum Sport, hier mit Menschen zusammen sein, Sport, eine Sportanleitung geben, sich eine Übung ausdenken, Sportübung ausdenken und durchführen. Das würden Sie selber gerne machen. Ja. Ja. Ausdenken und durchführen, ja. Gut. Ja, jetzt haben wir 8 Achsen. Jetzt würde ich vorschlagen, das nehmen Sie mit nach Haus und zu allen diesen Punkten denken Sie sich ein bisschen was aus. Das Connectivity kommt hier stark schon zusammen mit dem, ein bisschen überlappt es sich. Also ein Restaurant, wo die Leute sich kennenlernen, aber Sie auch die Menschen kennenlernen. Mhm. Dann noch ein bisschen überlegen, wie ist das mit dem Wettbewerb, was gibt es schon. Aber diese Art von Restaurant jetzt in dieser Fülle von Punkten, die Sie alle da möglicherweise anbieten, sieht das dann mit dem Wettbewerb vielleicht auch schon besser aus. Mhm. Also jetzt wäre Ihre Aufgabe, weg von dieser Anfangsidee, Ökomac, sozusagen ein Counter, dahinter wird gekocht und vorne stehen die Leute und bestellen, nehmen wir mal McDonald's so als Vorlage, dass Sie eigentlich schon auf ein sehr viel abwechslungsreicheres Restaurant kommen. Mhm. Stimmt. Und ich würde Ihnen noch als Hausaufgabe mitgeben, es kann ja sein, dass Sie sagen, ach, eigentlich macht es mir mehr Spaß, wenn ich sowas mit Bewegung mache. Eigentlich macht es mir mehr Spaß, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Ich brauche das Restaurant gar nicht, ich bleibe lieber auf dem Bauernhof. Oder ich bin Gastgeber in ganz anderen Sachen. Mhm. Also es könnte auch sein, dass diese Anfangsidee nicht ausdifferenziert wird, wie wir es hier gemacht haben, sondern dass Sie sagen, eigentlich fühle ich mich auf einer der Sichtachsen lieber. Ich werde ein Koch, der gleichzeitig die Leute zum Sport machen bringt und mit ihnen zusammen Menüs ausdenkt und mit ihnen zusammen kocht, könnte eine Alternative dazu sein. Oder ich mache Catering, aber beschränke mich beim Catering auf solche Sachen und lasse eigentlich das, delegiere das. Und ich nehme Komponenten, ich biete Catering-Leuten mein Konzept an und nutze das Catering als eine Komponente und beschränke mich sozusagen auf das Konzept, aber muss gar nicht das Restaurant umsetzen. Mhm. Also Sie sehen, man kann eine Menge daraus machen. Jetzt statt die Anfangsidee zu nehmen und loszulaufen, Kapital zu holen und das Restaurant einzurichten, erstmal gucken, was kann ich aus diesen Punkten machen und vielleicht eine Einrichtung schaffen, ein Konzept schaffen, das mir noch mehr liegt, das viel weniger Kapital braucht und das damit auch im Wettbewerb besser liegt, weil es Dinge hat, die es woanders noch überhaupt nicht gibt. Das, was wir hier vorgeführt haben, am Beispiel dieses Restaurants, dieses Gesundheitsrestaurants, nennen wir hier im Labor Sichtachsenmodell, also eine Methode, wie man aus einer Anfangsidee zu etwas kommt, was sowohl mit der Person mehr stimmig ist, als auch vielleicht mit dem im Markt mehr innovativ ist. Sichtachsen legen und an den Sichtachsen arbeiten. Also nicht in wildes Brainstorming, wir springen auf den Tisch und lassen Lampignons steigen, sondern wir versuchen systematisch Sichtachsen zu legen, möglichst viele, je mehr, desto besser, und an diesen Sichtachsen systematisch zu arbeiten. Also mit Sichtachsen von der Anfangsidee zu einem möglichst interessanten, abwechslungsreichen Konzept zu kommen, was es so am Markt noch nicht gibt. Der Grundgedanke ist ja, wir müssen besser sein als das, was es am Markt schon gibt. Wir können nicht mit den Konventionen der anderen kommen, sondern wir müssen mit einer Innovation kommen. Und je besser diese Innovation ausgearbeitet ist und je besser sie zur Person passt, desto erfolgreicher ist das Konzept höchstwahrscheinlich im Markt.